Abschnitt 37 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 284. Der letzte von den wenigen frohen Tagen, die in dem kurzen Leben ich genossen, erschien mein Herz wie lauer Schnee zerflossen, schien mir der Zukunft Gram vorherzusagen. Wie wen erwarten harten Fiebers Plagen, sich kraftlos fühlt und traurig und verdrossen, so fühlt ich mich, doch, dass das Glück verflossen, das ich kaum halb erreicht, wie konnt ich's sagen? Die Augen, die sich jetzt vor Wonne trunken, dem Licht des Heils und Lebensquelle weihen, verlassend meine hier in Nacht und Grauen, sie sagten da mit sanften neuen Funken zu ihnen, bleibt in Frieden dort ihr Treuen, nicht hier, doch anderwärts sollt ihr uns schauen. Ende von Abschnitt 37.